ARD. Und jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer, kein Mucks, der Krimi-Podcast. Aufmachen, Polizei. Keinen Schritt weiter, sonst schieße ich. Bleiben Sie stehen. Was ist denn passiert? Ich habe es nicht getan. Beantworten Sie meine Frage. Das ist Anstiftung zum Mord. Stimmt das? Nein, das ist nicht wahr. Sie sind ein Lügner. Woher wissen Sie das? Ich hatte keine Ahnung. Wie ist eigentlich Ihr richtiger Name? Gisela. Woher wissen Sie, dass das ein Mann ist? Meine Frau? Ich? Ach doch, Vorsicht! Weg mit dem Revolver! Was denn, willst du ja mucksen? Kein Mucks mit Bastian Pastewka am Mikrofon. Herzlich willkommen. Dies ist Ihr nostalgischer Krimi-Podcast mit herrlich historischen Hörfunk-Highlights. Wir bringen ausschließlich die Kriminalhörspiele, die nirgendwo mehr laufen. Unterhaltungsschocker, schaurig schöne Geschichten aus alter Zeit in kristallklarem Mono. Neue Folgen jeden Donnerstag in der ARD-Audiothek und überall sonst. Und in dieser Folge retten wir gleich zwei Krimi-Hörspielklassiker vor dem Vergessen. Hier ist Radio Bremen. Wir haben im Bremer Schallarchiv zwischen den Hörspielstapeln zwei feine Kurzkrimis gefunden. In beiden geht es um Gangster, um Profiräuber und ihre Machenschaften. Und unsere Hörspielschurken sagen gleich Sätze wie »Halt mal die Backen« oder »Hoch die Flossen« oder »Morgen um diese Zeit liegen 10.000 Eier in meinem Handschuhfach«, kapiert? Beide Krimis, die ich Ihnen vorstellen möchte, stammen aus den 60er Jahren, als Radio Bremen schon im Akkord sendete. Der Alltag der Rundfunkleute ist erfüllt von dem pausenlosen Rhythmus der Sendungen. Und so sind, wenn am Morgen die ersten Mitarbeiter zum frühen Sendebeginn erscheinen, oft erst wenige Stunden seit dem Ende der letzten nächtlichen Probe vergangen. Ja, hier erklärt uns Hans Petsch etwas über die Arbeit im Funkhaus an der Weser in einem Filmbeitrag. Besonders intensive Vorarbeiten und Proben erfordert das Hörspiel. Und in dieser historischen Dokumentation von 1954 konnte man der Probe eines Hörspiels beiwohnen, die in den alten Bremer Ateliers stattfand. Mein Zeus, was ist geschehen, gnädigste Herrin? Das Gewitter, die Milch ist geronnen. Halt, bitte, ja, Frau Eggers. Bitte? Etwas herrischer das Ganze. Hier üben die Schauspielerinnen Susanne Eggers und Karin Hüttmann eine Szene. Die männliche Stimme mit den Anweisungen, die gehört Günther Siebert. Und Günther Siebert war der Hörspielregisseur von Radio Bremen. Doch, Frau Eggers, das ist noch zu gretig. Sie sind kein kleines Mädchen, das sich schmutzig gemacht hat, sondern eine Dame. Das geht um ihre Schönheit. Ah, ja, jetzt verstehe ich. Darf ich nochmal zurück? Ja, das ganz normal. Günther Siebert inszenierte Hörspiele aller Gattungen seit dem Sendestart 1945. Vier Jahrzehnte umfassten seine Regiearbeiten. Funkadaptionen der Werke von Anton Tschechow, Heinrich von Kleist oder Arthur Schnitzler waren darunter. Hier hörten wir seine Probe zu einem literarischen Hörspiel, das nicht mehr existiert. London, eine Nacht im Oktober. Es ist 2 Minuten vor Mitternacht. Das ist auch Günther Siebert viel später, hier einmal als Erzähler in einem Radio Bremen Krimi, den er natürlich auch selbst inszeniert hat. Auf den menschenleeren Straßen ist nur noch ein Mann unterwegs. Der Mann nämlich, dem die Geschichte mit der Mordvilla passierte. Günther Sieberts erste Kriminalhörspielproduktion stammt, wenn wir den alten Listen trauen können, von 1949. Allein 180 Krimis unter seiner Regie sind in der Datenbank verzeichnet. Der Krimi am Donnerstag war Günther Sieberts Domäne. Bis 1979 war er Stammregisseur im Bremer Funkhaus. Selten hört man Siebert in seinen Hörspielen. Mal sprach er, so wie hier die Einleitung, mal eine Minirolle mit 3 Sätzen oder eine von mehreren Murmelstimmen im Hintergrund. Umso erstaunlicher ist es, dass Günther Siebert in unserem nun folgenden ersten Gangsterkrimi sogar die Hauptrolle spielt. Das ist doch nicht möglich. Aber ja. Allerdings eine absolute Seltenheit. 1966. Ein Krimi des Radio Bremen-Vielschreibers Nikolai von Michalewski. In üblicher Besetzung. Natürlich sind Gudrun Daube und Herbert Steinmetz dabei. Das sind die am häufigsten eingesetzten Bremer Krimi-Stars. Auch Verena Wied, Walter Jokisch und Leo Silvester Huth stehen gewiss nicht zum ersten Mal am Mikrofon. Doch das Ensemble wird von Günther Siebert angeführt. Und der macht das aus der Hüfte, denn Siebert war ursprünglich Schauspieler. In den frühen Radio Bremen-Produktionen aus der Nachkriegszeit spielt er noch größere Rollen bei seinen Regiekollegen Gerd Westphal oder Heinz-Günther Stamm. Die wechselten in den frühen 50ern zum Südwestfunk und zum Bayerischen Rundfunk. Günther Siebert aber blieb, und deshalb hören wir ihn nun als Bill Jackson in Flucht nach vorn. So heißt unser erstes von 2 Hörspielen. Knapp 30 Minuten lang. Los geht's. Viel Spaß. Thank you. Bill, hörst du denn nicht? Was ist los, Bessie? Der Sheriff will dich sprechen, Bill. So, sag ihm, sein Wagen wird erst morgen fertig. Ich muss noch mal in die Stadt Teile besorgen. Er ist nicht wegen dem Wagen da, Bill. Ich habe ihn reingebeten. Ja, ja, dann muss ich ja wohl. Hat er gesagt, was er will? Hm? Irgend so ein Papierkram. Aber weißt du, was er gesagt hat? Na? Du, Bill, ich bin ganz verrückt vor Freude. Was denn, Bessie? Er hat gesagt, wo steckt denn unser neuer Bürgermeister? Unsinn, gewählt wird erst morgen. Ja, ja, und alle Welt weiß, wie das ausgehen wird, Bill. Du hast doch ganz Clarksville hinter dir. Und in 24 Stunden bist du Bürgermeister. Ja, ja, okay, wenn es dir Spaß macht. Ich glaube erst dann, wenn ich es wirklich bin. Was meint der Sheriff denn mit Papierkram? Ja, frag ihn doch selbst. Bill, hm? Was machst du denn für ein Gesicht? Ich ein Gesicht? Mach doch kein Gesicht, komm. Hallo, Mr. Jackson. Hallo, Sheriff, nett, dass Sie mal reinschauen. Ein Kaffee, Gentlemen? Nur keine Umstände, Madam. Na, lass nur, Bessie. Dem Sheriff ist ein Schluck aus der Flasche lieber. Ja, also wenn ihr es euch anders überlegt, du weißt, dass ich im Garten bin. Scotch oder Bourbon, Sheriff? Wenn es schon sein muss, Scotch. Mit Ihrem Wagen wird es noch bis morgen dauern, Sheriff. Ja, sagt Ihre Frau schon. Ja, eil doch nicht. Der Dienstwagen ist ja auch noch da. Ihr Glas, Sheriff. Na, also dann auf Bill Jackson, den neuen Bürgermeister von Clarksville. Ja, noch ist die Wahl nicht gewesen, Na, Sheriff. Wenn schon, ich weiß doch, wie die Leute denken. Bill Jackson, denken Sie, wird als Bürgermeister genauso fabelhaft sein wie als Automechaniker. Ja. Ja, und genau das ist auch meine Meinung. Also, cheers. Cheers. Meine Frau sagte, Sie hätten was auf dem Herzen, Sheriff. Ach so. Ja, es ist eine dumme Geschichte. Sie sind nicht in Clarksville geboren, Mr. Jackson. Nee. Genau gesagt, Sie sind erst vor 4 Jahren zugezogen. Tja, also kurz und gut, da hat wer vom Ausschuss an den Standesbeamten Ihres Geburtsorts geschrieben. Naja, und jetzt raten Sie mal, Mr. Jackson, was er zur Antwort bekam. Keine Ahnung. Bill Jackson ist vor 8 Jahren gestorben. Ja, Sie sind tot, Mr. Jackson. Na, wenn das kein Witz ist. Also, wenn das stimmt, gemerkt habe ich es nicht. Noch ein Scotch, Sheriff? Nee, eigentlich nicht. Ich bin im Dienst, verstehen Sie? Aber andererseits, wenn Sie mir keine andere Wahl lassen... Ah, so ist es. Und jetzt sagen Sie mal ein, Sheriff. Ja? Haben Sie schon mal einen toten Mann erlebt, der Whisky ausschenkt? Hm? Ich will verdammt sein. Sie sind der Erste. Und darauf trinken wir jetzt. Cheers. Also, ich wollte nur, dass Sie Bescheid wissen. Vielleicht bringen Sie die Sache bei Gelegenheit in Ordnung. Und was sagen Sie dem Ausschuss? Das lassen Sie nur meine Sorge sein, Mr. Jackson. Ich werde sagen, die Sache hat sich aufgeklärt. Was wollen wir denn jetzt die Wahl noch komplizieren? Heute tun Sie mir einen Gefallen, morgen ich Ihnen. Wo kämen wir denn hin, wenn es anders wäre? Okay. Also, das wär's. Goodbye, Sheriff. Ist er weg? Ja. Und was hat er gewollt? Ach, nur so. Weiß er was? Was? Ob er was weiß. Ach so, nein, nichts. Bill, ich habe Angst. Ach, Unsinn, Bessie. Das Dumme ist, nur Bill Jackson ist seit 8 Jahren tot. Ich werde mir was einfallen lassen müssen. Bill, es ist die Vergangenheit. Ich habe es immer gefühlt. Einmal holt sie uns ein, die Vergangenheit. Man kann ihr nicht davonlaufen, Bill. Man kann, Bessie, man kann. Man muss nur weit genug laufen und schnell genug. Dann bleibt die Vergangenheit hinter einem zurück. Sam Hicks, mitkommen. Der Direktor will dich sprechen. So, und worüber? Maul halten, Hicks. Sam Hicks, bewaffneter Bankraub, 10 Jahre. Eigentlich hatte ich vor, Sie der Begnadigungskommission zur Entlassung auf Bewährung vorzuschlagen, Hicks. Sie haben 7 Jahre abgebüßt und sich anständig gehalten. Aber... Aber, Sir? Es ist etwas dazwischen gekommen, Hicks. Der Untersuchungsrichter in Cleveland hat Ihre Überstellung angefordert. Sie sollen da mit einem gewissen John Pennington konfrontiert werden. Hicks, wenn Sie noch mehr auf dem Kerbholz haben, dann sagen Sie es besser gleich. Sir, ich schwöre Ihnen... Schwören Sie in Cleveland, Hicks. Morgen früh werden Sie von einem Beamten dorthin überführt. Wenn da Dinge zur Sprache kommen, von denen wir hier nichts wissen, dann ist es aus und vorbei mit der Bewährung. Das ist Ihnen doch klar. Sir, ich bin nie in Cleveland gewesen. Sagen Sie das dem dortigen Untersuchungsrichter. Das wär's. Ab mit Ihnen. Jawohl, Sir. Ach, Hicks, noch eins. Ja, Sir. Keine Dummheiten unterwegs. Sergeant Patterson schießt schnell und genau. Also, keine Dummheiten. Bestimmt nicht, Sir. Los, komm, Six. Bin ja schon da. Cleveland, verdammter Mist. Das gibt weitere 10 Jahre mehr. Nicht rumstehen, Hicks. Zurück in die Zelle. Ja, bin ja schon unterwegs. Und nicht frech werden. Cleveland, das könnte Ihnen so passen. Und Patterson soll mich hinbringen. Mal sehen, ob er schafft. Schnauze! Ich hab ja nichts gesagt. Sir! Ich hab ja nichts gesagt, Sir! Kann ich mal austreten, Sergeant Patterson? Nur in Begleitung. Muss das sein? Vorschrift. Glauben Sie im Ernst, ich würde aus einem fahrenden Zug springen? Hat's alles schon gegeben. Okay, Sergeant, ich gebe mich geschlagen. Was ist mit dem Eisen? Bleiben dran. Sergeant, Sie sind wirklich ein Unmensch. Sehe ich so aus, als würde ich Ihnen Schwierigkeiten machen? Sehe ich so aus, als ließ ich es erst dazu kommen? Sergeant, nur bis hin und zurück. Sie sind ja sowieso dabei. Alright, Hicks, ich schließe Sie los. Aber ich bin hinter Ihnen, denken Sie daran. Bestimmt, Sergeant. Danke, Sir. Nicht stehen bleiben, Hicks. Weitergehen. Da fällt mir was ein, Sergeant. Ihre Einfälle kenne ich, Hicks. Diesen noch nicht, Sergeant. Hände hoch. Sind Sie verrückt, Hicks? Weder verrückt noch lebensmüde. Hoch die Flossen. Hicks, das kommt Sie teuer zu stehen. Eins nach dem anderen, Sergeant. Jetzt bin ich am Zug. Umdrehen. Hicks, ich warne Sie. Sparen Sie sich, Sergeant. Sie gestatten doch, dass ich mir Ihre Waffe ausleihe. Wollen Sie mich noch was fragen, bevor ich den Zug verlasse? Woher haben Sie den Revolver, Hicks? Von Ihnen, Sergeant. Nee, den anderen. Ach, das Ding, das ist kein Revolver, Sergeant. Sieht nur so aus. Holz, Seife, Schuhwichse. Behalten Sie es zum Andenken. Yeah. Aber Ihre Waffe, Sergeant, die ist echt. Denken Sie daran, bevor Sie mich verfolgen. Kurz und gut, er stand da wie angenagelt. Ich habe mir dann einen Wagen besorgt und hier bin ich. Oh, Sam, hier suchen Sie dich doch zuerst. Sie werden mich nicht finden, Bessie. Dich nicht, aber mich werden Sie finden, Sam. Und ich habe immer schon so miserabel gelogen. Ah, auch dich werden Sie nicht finden, Bessie. Pack ein, was du brauchst, wir verschwinden. Der Wagen steht vor der Tür. Und wohin, Sam? Oh, wohin wird sich zeigen. Eine kleine Stadt, andere Leute. Niemand wird uns kennen. Wir kommen an, lassen uns nieder. Mr. und Mrs. Jackson. Was ist das? Ja, ein Entlassungsschein von der Armee. Für Bill Jackson. Woher hast du das? Na, ich hab's, das genügt. Das Papier ist astrein. Sam, ich hab Angst. Ach, nicht Sam, Liebling. Bill Jackson. Sam Hicks gehört der Vergangenheit an. Bill Jackson, Autoreparatur. Von Auto verstehe ich eine ganze Menge. Also los, pack ein, was du brauchst. Sam, ich hab nicht einen Cent. Mach dir deswegen keine Sorgen, Bessie. Für Geld wird gesorgt. Was hast du vor? Ach, nichts, was uns Ärger einbringen könnte. Vergiss nicht, die Polizei sucht nach Sam Hicks. Von Bill Jackson hat sie nie was gehört. Okay, Baby. Du bleibst hier und wartest. Was ist mit dem Motor? Läuft weiter. Sobald du mich aus der Tür kommen siehst, machst du den Wagenschlag auf. Sam, muss das sein? Ich heiße Bill, Liebling. Bill Jackson, gewöhn dich dran. und ob es sein muss. Hast du einen besseren Vorschlag? Ach, schon gut, Sam. Ach, ich meine Bill. Sag das nochmal und ohne zu stottern. Schon gut, Bill. Okay, du weißt, was du zu tun hast. Es wird nicht lange dauern. Geschossen. Einer wollte den Helden spielen. Hast du ihn? Nein, nur angekratzt. Sam, du lügst. Ich heiße Bill, Liebling. Ich will wissen, was passiert ist. Sag dich doch. Ich musste deutlich werden. Und jetzt hör auf damit. Wohin fahren wir? Nach Westen. Wir suchen uns einen ruhigen kleinen Ort, in dem nicht zu viel Fragen gestellt werden. Und machen eine Werkstatt auf. Niemand wird uns verdächtigen. Folgt eine Durchsage der Kriminalpolizei. Die Fahndung nach dem flüchtigen Gewaltverbrecher Sam Hicks wird weiter ausgedehnt. Sam, ruhig. Sam Hicks steht in dem dringenden Verdacht, den Raubüberfall auf die Jefferson Bank in Berrytown ausgeführt zu haben. Der Kassierer ist vor einer Stunde an den Folgen seiner Schussverletzung gestorben. Sam! Sam Hicks ist tot, Bessie. Wie oft soll ich dir das noch sagen? Und der Kassierer ist auch tot. Du hast mich angelogen. Ich habe es nicht gewollt. Es ist Mord, Bill. Es war Notwehr, Bessie. Alles lief glatt, bis dieser Trottel nach dem Revolver griff. Was sollte ich tun? Ich hatte ihn gewarnt. Er hätte es nicht versuchen sollen. Als er den Revolver hob, musste ich handeln. Ich zielte auf seine Schulter. Es traf ihn in die Brust. Bessie, ich schwöre, es war Notwehr. Ich wollte den Mann nicht töten. Mich brauchst du nicht zu überzeugen. Auf die Geschworenen kommt es an. Ach, erst müssen sie mich haben, Bessie. Und mich bekommen sie nicht, diesmal nicht. Das haben schon viele gesagt. Wir fangen neu an, Bessie. Irgendwo, wo uns keiner kennt. Sagen Sie mal, wo kann man hier den Wagen reparieren lassen? Hier in Clarksville? Ja. Sind Sie aber an der falschen Adresse, Mister. Der einzige Mechaniker, den wir hier gehabt haben, ist vor einem Monat abgehauen und nicht wiedergekommen. Und bis zur nächsten Werkstatt sind es noch 30 Meilen. Ja, das schafft die Mühle nie. Ja, gibt es hier wenigstens sowas wie ein Hotel? Sie stehen direkt davor. Ja, dann sind Sie wohl die Wirtin. Erraten. Ich bin Bill Jackson. Das ist meine Frau Bessie. Könnten wir für ein paar Tage bei Ihnen unterkommen? Können Sie. Brauchen Sie wen für das Gepäck, Mr. Jackson? Lassen Sie, dann mache ich schon. Hey, Bessie. Bessie, wach auf. Was ist denn? Wir übernachten hier. Steig aus und lass dir das Zimmer zeigen. Ich komme mit dem Koffer nach. Gibt es hier deine Werkstatt? Ja, Werkstatt schon, aber kein Mechaniker. Ah, verdammt runtergekommener Laden. Aber man könnte was draus machen. Und wenn sich die Leute nach uns erkundigen? Wer denn? Da ist schon einer. Ach, der Sheriff. Ein harmloser Dorfpolizist. Mr. Jackson? Ja? Im Hotel heißt es, dass Sie sich für diesen Laden interessieren. Interessieren ist ein vages Wort, Sheriff. Stimmt, ich... habe etwas Geld gespart und bin nun auf der Suche nach einer Gelegenheit. Ja, das hier ist eine Gelegenheit, Mr. Jackson. Tja, ich weiß nicht. Müsste Alarm dran getan werden. Ja, das schon, aber dafür gibt es weit und breit keine Konkurrenz, Mr. Jackson. Hier in Clarksville gibt es rund an die 300 Wagen. Na, und alle gehen sie mal kaputt. Dazu kommen die Farmwagen aus der ganzen Nachbarschaft. Ja, wenn Sie es geschickt anfangen... hätten Sie bald an die 1000 Wagen zu betreuen. Oh, Verzeihung, Madam, ich habe Sie noch gar nicht begrüßt. Meine Frau Bessie. Freut mich, Sie kennenzulernen, Sheriff. Ja, die Freude, mal ein neues Gesicht zu sehen, ist ganz auf meiner Seite, Madam. Na, schon ein bisschen herumspaziert in Clarksville? Etwas schon. Und? Wie ist der erste Eindruck? Ach, ein netter, ruhiger, kleiner Ort mit freundlichen Menschen. Ja, genau so ist es. Ja, zugegeben, es gibt nicht viel Abwechslung hier. Dafür aber hat sein junges Ehepaar leicht, seine Dollars zusammenzuhalten und es zu was zu bringen. Ja, was sagst du zu der Werkstatt, Bessie? Ja, das musst du wissen, Bill. Aber wenn es so ist, wie der Sheriff sagt, sollte man vielleicht zugreifen. Kommt natürlich auf den Preis an. Na, was den Preis angeht, da lassen sich mal keine grauen Haare wachsen, Mr. Jackson. Also, um die Karten auf den Tisch zu legen. Ja? Die Werkstatt ist in den Besitz der Stadt übergegangen. Ja, Steuerschulden und so weiter. Die Stadtverwaltung kann nur froh darüber sein, wenn sich jemand findet, der hier den Betrieb wieder aufnimmt. Das Essen ist fertig. Okay, ich komm gleich. Mr. Dutton hat vorhin angerufen, wegen dem Wagen. Ja, der Wagen ist fertig. Habe ich ihm gesagt. Bessie. Bill? Was ist heute für ein Tag, Bessie? Hm? Was für ein Tag? Wie soll ich das verstehen? Mittwoch. Nicht doch, Bessie, denk mal zurück. Ja, ich denke, aber was soll's? Heute vor 2 Jahren, Bessie, kamen wir hier an. Es war ein Wetter wie heute. 2 Jahre? Mhm. 2 Jahre, Bessie. 2 ruhige, glückliche Jahre. 2 ehrliche Jahre, Bill. Mhm. Auch das. Wir haben es geschafft, Bessie. Hier sucht mich keiner, hier findet mich keiner. Die Leute sind nett und freundlich zu uns. Wir sind aufgenommen in die Gemeinschaft. Ich bekleide ein wichtiges Amt in der Stadtverwaltung. Du bist stellvertretende Vorsitzende beim Frauenverein. Mr. und Mrs. Jackson. Sam und Bessie Hicks gehören der Vergangenheit an. Die Vergangenheit hat nie aufgehört. Für uns ja, Bessie. Hoffentlich, Bill. Hoffentlich behältst du recht. Ich kann es einfach noch nicht glauben, dass alles so einfach ist. Der Sheriff ist mein Freund. Und außer ihm gibt es hier niemanden, den wir zu fürchten hätten. Sagtest du nicht, das Essen wäre fertig? Oh, gütiger Himmel, ja! Warte mal, los, los, los. Ich habe einen Bärenhunger, sonst fresse ich dich auf. Die will nicht mehr. Sehen Sie doch mal nach, ja? Muss es gleich sein, Sir? Ja, nach Möglichkeit. Ach, ich werd verrückt. Sam Hicks. Hier gibt's niemand, der so heißt. Aber, Sam. Warum denn gleich so abweisend? Sergeant Patterson. Ja, der gute alte Sergeant Patterson, der sich vor 2 Jahren nach Cleveland bringen sollte. Na, endlich, Sam. Sie haben mich damals hübsch reingelegt mit Ihrer Spielzeugkanone. War wirklich nicht nett von Ihnen. Okay, jetzt sind Sie am Drücker, Sergeant. Was wollen Sie? Mir Handschellen anlegen? Ach, nicht doch, Sam. Ich bin vor 1/2 Jahr aus dem Polizeidienst ausgeschieden. Wissen Sie, es zahlte sich einfach nicht aus. Jetzt mache ich dies und das. Tja, freut mich, Sie mal wiederzusehen, Sam. Haben Sie meinen Revolver eigentlich noch? Warum? Ah, ich muss nur hin und wieder an den Kassierer denken, der damit erschossen wurde. Der Kassierer in der Jefferson Bank. Sie erinnern sich doch. Und wenn ich mich nicht erinnere? Ah, nicht doch, Sam. Sie wissen, dass es so war und die Polizei weiß das auch. Die Polizei weiß überhaupt genug über Sam Hicks, um ihm eine Eintrittskarte für die Gaskammer zu verschaffen. Sie weiß nur nicht, wo er sich aufhält. Okay, Patterson. Wie viel waren Sie? Ich habe nichts verlangt. Sie drängen jetzt ja förmlich auf. Wie viel? Ich habe ein ziemlich gutes Gedächtnis, Sam. Ein sehr gutes Gedächtnis. Um das zu trüben, müssen Sie schon ein paar Scheine rausrücken. Wie viel? Eine runde Summe, Sam. 10.000. 10.000? Sie sind verrückt, Patterson. So viel Geld habe ich nicht. Erinnern Sie sich noch daran, was ich damals im Zug zu Ihnen gesagt habe, als Sie mich aufs Kreuz legten? Sam, habe ich gesagt, das wird Sie teuer zu stehen kommen. Okay. Das gilt auch heute noch. 10.000, Sam. Und ich werde, wenn ich mich verabschiede, Mr. Jackson zu Ihnen sagen. Und wenn ich ablehne, was dann, Patterson? Sie machen mir Spaß, Sam. Sie können doch gar nicht ablehnen. Sie haben mich in der Hand, Patterson. Also, bis wann? Morgen um diese Zeit hole ich meinen Wagen ab, Sam. Und dann liegen 10.000 Eier im Handschuhfach. Kapiert? Kapiert. Und keine Tricks. Diesmal bin ich vorbereitet. Hallo, Mr. Jackson. Hallo, Sheriff. Ja, Feierabend? Ja, gleich. Sie haben es gut. Geregelte Arbeit, geregelter Feierabend. Kommen Sie bloß niemals auf die Idee, Sheriff werden zu wollen. Liegt nicht auf meiner Linie. Ja, seien Sie froh, dass es so ist. Seit 2 Tagen hält mich dieser Bankraub in Atem. Mhm. Wir haben das Geschoss gefunden. Welches Geschoss, Sheriff? In der Zeitung stand, dass niemand verletzt wurde. Ja, der Mann feuerte an die Decke. Aha. Kleiner psychologischer Trick hilft fast immer. Na, das Geschoss hat man inzwischen unter die Lupe genommen. Es stammt aus der gleichen Waffe, die schon einmal für einen ähnlichen Überfall benutzt wurde. Ach nee. Ja, in Berrytown. Dort wurde der Kassierer der Jefferson Bank erschossen. Ach Gott, die Geschichte ist 2 Jahre her, aber immerhin, eine Spur ist besser als gar keine. Ah ja. Hat man schon einen Verdacht? Ja, man meint, dass ein gewisser Sam Hicks für den Überfall verantwortlich ist, ein entsprungener Zuchthäusler. Mhm. Aber was soll's, das sind meine Sorgen. Sie haben Ihre eigenen. Übrigens, da ist noch etwas, was ich Ihnen sagen wollte. Ja? Sehen Sie, im Gemeinderat ist über Sie gesprochen worden. Die Amtszeit unseres Bürgermeisters läuft nämlich demnächst ab. Und? Na, es gibt einen Haufen Leute, und dazu gehöre ich auch. Ja, also kurz und gut, wir würden es begrüßen, wenn Sie unser nächster Bürgermeister würden. Ich? Ja, Sie. Das geht nicht, das ist völlig unmöglich. Ich verstehe nichts von der Sache. Na, überschlafen Sie sich erst mal, Mr. Jackson. Noch ist es ja nicht so weit. Sie lassen keine Argumente gelten, Bessie. Ich kann nicht Nein sagen. Du musst es wissen, Bill. Wenn ich hier Bürgermeister werde, bleibt die Vergangenheit endgültig hinter mir zurück. Und wenn dieser Patterson wieder auftaucht? Ach, der taucht nicht wieder auf. Erpresser sind zäh und gemein, Bill. Die geben niemals auf. Der Fall Patterson ist fast ein ganzes Jahr her, Bessie. Wenn er mehr gewollt hätte, wäre er längst zurückgekommen. Hoffentlich behältst du recht, Bill. Sam. Patterson. Was wollen Sie? Oh, nur mal sehen, wie es meinem Schützling geht. Einen Tag, bevor er zum Bürgermeister von Clarksville gewählt wird. Okay, Patterson. Wie viel verlangen Sie diesmal? Der Sheriff war vorhin da. Was hat er denn gewollt? Der Sheriff kommt und geht, Patterson. Sam, mir machen Sie nichts vor. Der ehrenwerte Bill Jackson ist seit 8 Jahren tot. Deswegen war der Sheriff hier bei Ihnen. Okay, Sie haben ihn hingehalten, aber was ist mit mir? Was soll sein? 10.000 Eier, Sam. Nicht einen Cent. Sie scheinen mich nicht verstanden zu haben, Sam. Ich verlange $10.000 und das bis morgen, andernfalls packe ich aus. Und ich habe gesagt, Sie bekommen keinen Cent mehr. Sam, ich spaße nicht. Mir steht das Wasser an der Gurgel. Sowas macht einen Mann hart und gemein. Erpressung, Patterson? Ja, so kann man es nennen. Auf jeden Fall brauche ich das Geld und Sie werden es mir beschaffen. Nicht einen Cent, Patterson. Ich bin mit diesem Geschäft fertig. Sam, das wird Ihr Begräbnis sein. Verschwinden Sie, Patterson, verschwinden Sie, bevor ich rot sehe und abdrücke. Hauen Sie ab, Mann! Okay, ich gehe ja schon. Bill! Bill, was war los? Bill! Schon gut, Bessie. Patterson? Ich hätte ihn umlegen sollen, den Hund, aber ich hab's nicht fertig gemacht. Ich hab's einfach nicht fertig gemacht. Jetzt hat er den Revolver. Dein Revolver? Den Revolver, mit dem der Kassierer erschossen wurde. Es ist Pattersons Waffe. Was wird er jetzt tun? Ich weiß es nicht, Bessie. Ich weiß es wirklich nicht. Herzlichen Glückwunsch, Bill. Bürgermeister Jackson, ich gratuliere. Danke, Bessie. Danke, Sheriff. Ich wusste doch, dass Sie es schaffen würden, Mr. Jackson. 80% aller Stimmen. Da können Sie sehen, was die Leute von Ihnen halten. Ich hoffe, ich muss die Leute nicht enttäuschen, Sheriff. Aber Unsinn, Mr. Jackson. Sie haben uns noch niemals enttäuscht. Leider muss ich Sie jetzt enttäuschen. Ach. Ja, die Pflicht ruft. Von dem Überfall auf die Citibank in Holmes haben Sie doch gehört. Ja, kein Wort. Ja, gestern Abend, unmittelbar vor Kassenschluss, ein Kassierer wurde getötet. Weiß man schon, wer... Nein, die Ermittlungen sind noch im Gang, aber wenn ich Näheres weiß, dann komme ich zu Ihnen. Ja. glaubst, dass ich... Ich weiß, dass du es nicht warst, Bill. Du hast gestern Abend das Haus nicht verlassen, das kann ich beschwören. Die Sache macht mich nervös. Der Überfall auf die Citibank in Holmes hat eine überraschende Klärung gefunden. Der Täter, Tom Patterson, ein ehemaliger Polizeibeamter, kam bei einem Feuergefecht mit der Polizei ums Leben. Patterson! Still da. Die Fahndung nach Sam Hicks, den man ursprünglich der Tat verdächtigte, wurde in diesem Territorium eingestellt. Patterson. Wer hätte das gedacht? Er ist tot, Bill. Tot. Er kann nicht mehr reden. Und die Fahndung nach Sam Hicks ist eingestellt, Bessie. Das ist ein glücklicher Tag. Bürgermeister Bill Jackson. Ein sehr glücklicher Tag, sollten Sie sagen. Guten Abend, Madam. Ist die Amanda? Ruht sich etwas aus. Nachher ist doch dieser Empfang im Rathaus. Soll ich ihm Bescheid sagen? Nein, danke, nicht nötig. Ich mache das schon. Kommen Sie doch rein. Danke. Mr. Jackson. Hallo, Sheriff. Schlechte Nachrichten, Mr. Jackson. Aus dem Empfang im Rathaus wird nichts. Wird nichts? Warum? Wegen dem letzten Bankraub. Ich denke, man hat den Täter. Ein gewisser... Petersen, ja, ich weiß. Wer ist denn das hier? Das bin ich, Sheriff. Was ist los? Sie geben zu, dass das Ihr Foto ist. Aber ja, doch, Sie waren doch selbst dabei, als es gemacht wurde. Heute früh vor dem Rathaus. Blättern Sie um, Mr. Jackson. Und wer ist der Mann auf diesem Foto? Was hat das zu bedeuten? Ein übereifriger Redakteur, der es eiliger hat als die Polizei. Besorgte sich ein Foto von einem gewissen Sam Hicks und druckte es ab. Sam Hicks, Sie haben mit Ihrem Foto keine große Ähnlichkeit. Aber wenn man das eine Foto mit dem anderen vergleicht, dann kommt man dahinter. Tja, tut mir leid, dass unsere Freundschaft so enden muss. Ja, Chef, ja. Kommen Sie freiwillig mit? Darf ich mich von Bessie verabschieden? Ja, aber machen Sie es kurz, Hicks. Es wird kein Abschied für die Ewigkeit. Meinen Sie nicht? Sie denken an die Jefferson Bank und den Kassierer. Also gut, ich will es Ihnen sagen. Er starb nur indirekt an Ihrer Kugel. Ein paar Tage später wäre er sowieso gestorben. An einem Tumor. Ein guter Anwalt wird Sie vor der Gaskammer bewahren, nichts. Also, gehen Sie jetzt und sagen Sie das Ihrer Frau. Das war der erste von zwei Hörspiel-Gangster-Krimis von Radio Bremen. Sie hörten Flucht nach vorn von Nikolai von Michalewski. Es spielten Bill Jackson alias Sam Hicks, Günther Siebert, Bessie Verena Wied, der Sheriff Herbert Steinmetz, Sergeant Patterson Walter Jokisch, die Hotelwirtin Gudrun Daube, der Gefängnisdirektor Leo Silvester Huth, der Aufseher Kurt Zielke und der Radiosprecher war Rolf B. Wessels. Die Regie hatte Günter Siebert und zum ersten Mal gesendet wurde Flucht nach vorn am 1. September 1966 bei Radio Bremen. Und ich würde mal vermuten, und mehr als vermuten kann ich natürlich nicht, dass Regisseur Günter Siebert hier für die Rolle des Bill Jackson nur eingesprungen ist. Denn es ist vollkommen untypisch, dass Siebert sich selbst eine Hauptrolle in seiner eigenen Inszenierung gab. Möglicherweise ist der ursprünglich für die Rolle geplante Schauspieler in letzter Sekunde verhindert gewesen und es wurde entschieden, trotzdem aufzunehmen, vielleicht weil die anderen Darstellerinnen und Darsteller schon im Studio warteten, die Technik bereit war und die Mikrofonierung schon fertig. Ich kann mir vorstellen, dass eigentlich vielleicht Horst Michael Neuze für die Rolle vorgesehen war. Der bekam immer die Gangster mit Gewissen. Vielleicht auch Werner Bruns oder Herbert Leonhardt, die Mitte der 60er immer bei Radio Bremen die Helden oder Antihelden spielten. Aber ich weiß es natürlich nicht. Günter Siebert ist hier in jeder Hinsicht ein Gewinn für Flucht nach vorn. Meine Damen und Herren, hören Sie nun unser zweites Hörspiel. Ein Jahr später, 1967, läuft wieder ein famoser Gangsterkrimi auf der Radio Bremen Hansawelle. Der Verräter heißt er. Helmut Harun hat ihn geschrieben und den bringen wir Ihnen jetzt natürlich. Gleich eine ganze Gangsterbande sitzt diesmal zusammen. Sie nennt sich scherzhaft Generalagentur Brody und Co. und plant einen Juwelenraub. Der Boss des Quartetts heißt Volturio und wird gespielt von Gerlach Fiedler. Ihr wisst, weshalb wir hier zusammengekommen sind? Es geht um ein paar Brillanten der Herzogin von Claypool. Gerlach Fiedler, eine der tiefsten Stimmen seiner Generation, ein vielbeschäftigter Schauspieler. Fiedler spielte bereits ab Ende der 1930er Jahre Nebenrollen in Kinofilmen. Er war einer der ersten Moderatoren des Nordwestdeutschen Rundfunks, später des NDR. Fiedlers erster Radio Bremen-Eintrag stammt von 1955. Bis Mitte der 70er Jahre sprach er dort oft in Krimis mit. Am besten, Sie zeigen mir jetzt Stück für Stück Ihre Sammlung und ich hake es dann alles im Katalog ab. Gut. Der rundliche Fiedler war auch später ein gefragter Hörspieldarsteller. Die drei Fragezeichen-Fans erkennen ihn sicher sofort als Mr. Claudius aus dem Super-Papagei-Abenteuer. Hallo, kommt mal rein, da seid ihr. Endlich. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Danke, Mr. Claudius. Aber bitteschön, setzt euch doch. Ja, bitteschön. Ja, und vor Mr. Claudius hatte die Kassettenkindergeneration der 70er Jahre großen Respekt. Gerlach Fiedler sah man auch immer wieder im bundesdeutschen Schwarz-Weiß-Fernsehen der 60er Jahre. In Unterhaltungsserien wie Gestatten, mein Name ist Cox oder Interkontinental Express. In unserem nun startenden Hörspielkrimi kommt Fiedler als Volturio etwas später. Zunächst warten die Gangsterkollegen Linegar, Brody und Williams noch im obersten Stock eines abgelegenen Hauses, dem Treffpunkt der Bande. Hören Sie Der Verräter. Und diesmal ist Johannes Müller der Regisseur. Mistwetter. Volturio kommt zu spät. Einer 15 Minuten. Gefällt mir nicht. 12 Minuten, um genau zu sein. Er wird schon kommen. Wenn es nur nicht so kalt wäre in dieser verdammten Bude. Verstehe nicht, dass Volturio uns so spät hierher bestellt hat. Um 10 Uhr ist doch keine Zeit für... Halt mal die Backen. Glaube, er kommt. Hast recht. Das muss er sein. Entschuldigt. Wurde noch ein paar Minuten aufgehalten. Na, regnet's noch? Wasser genug, um einen Haifisch zu ertränken. Williams, bring den kleinen Tisch hier in die Ecke. Ja. Wenn wir eng zusammensitzen, brauchen wir nicht so laut zu reden. Setz dich. Keine Sorge, im Haus ist niemand mehr, außer dem Hausmeister. Na, was gibt's für Neuigkeiten, Volturio? Ich wette, du hast doch irgendeine Überraschung auf Lager. Wirst du gleich hören. Ihr wisst, weshalb wir hier zusammengekommen sind? Es geht um ein paar Brillanten der Herzogin von Claypool. Ihre Hoheit wird morgen Abend auf dem Ball in der Dover Street erscheinen und ihr ganzer Schmuck wird an ihr glänzen. Ich habe ein bisschen was dafür getan, um das zu erreichen. Ja, ich bin beinahe verantwortlich für den ganzen Ball. Der Plan ist gut, ist glänzender als die Juwelen, möchte ich sagen. Eine dringende Nachricht wird die Herzogin nach Hause rufen. Ihr Wagen hat unterwegs eine Panne, na, und zufällig kommt unser Wagen vorbei. Alles ganz einfach, jede Ecke und Kante des Planes ist abgeschliffen worden. Die Idee stammt, wie ihr wisst, von Scars. Mit seinen Ideen haben wir ja bisher die besten Geschäfte innerhalb der Generalagentur Brody und Co. gemacht. Und jetzt sind wir noch einmal zusammengekommen, um die letzten... Du sprichst wie ein Abgeordneter, Volturio. Ja, mach's kurz, es ist verdammt kalt hier. Es scheint doch alles in bester Ordnung zu sein. Scheint. In Wirklichkeit ist unser Plan aufgeflogen. Was? Wie eine Rakete in Cap Kennedy. Und das ist noch nicht einmal das Schlimmste. Hier... Diese Nachricht, die ich von Scars bekommen habe, ist schlimmer. Hier, Brody, lies und gib weiter. Verflucht. Das ist ja eine... Jetzt du, Williams. Das ist ja ein Ding. Und Linegar. Aber wenn Scars das schreibt, dann wird's ja wohl stimmen. Ich habe den Wisch vor einer halben Stunde bekommen. Unsere Herzogin wird ihre Brillanten behalten. Der Plan ist geplatzt. Und wichtig, wir haben uns jetzt mit einer viel ernsteren Sache zu befassen. Einer von uns, die wir hier sitzen, hat uns verpfiffen. Entweder um seine smarte Haut zu retten oder für Geld. Egal, ich frage, wer ist es? Weniger? Ich? Hm? Wieso ich? Bestimmt nicht. Williams? Nein, Volturio. Brody. Ich kann schwören, dass ich es nicht war. Dann bleibe ich selbst. Aber ich denke, mich könnt ihr auslassen, denn wenn ich der Verräter wäre, hätte ich ja wohl kaum die Karten offen hier auf den Tisch gelegt, oder? Ja, das ist richtig. Logisch. Klar, dass du geschwiegen hast. Na schön. Dann bleibt nur ihr drei. Wer von euch der Verräter ist, wissen wir noch nicht. Aber eins ist klar. Das Schwein wird diesen Raum heute Nacht nicht lebend verlassen. Wie viel er der Polente erzählt hat, wissen wir ebenfalls nicht. Aber wenn wir ihn rechtzeitig abservieren, verringern wir vielleicht die Gefahr. Vielleicht. Vielleicht vergrößern wir sie aber auch. Einerlei, wir werden ihn finden. Jetzt. Und hier. Dann jagen wir ihm eine kleine Kugel zwischen die Rippen. Und das, was dann noch von ihm übrig ist, schmeißen wir durchs Fenster. Einverstanden? Genau meine Ansicht. In Ordnung. Anders geht's nicht. Wir werden vielleicht die ganze Nacht dazu brauchen. Vielleicht sogar auch noch den morgigen Tag. Aber wir werden diesen Raum nicht eher verlassen, bevor wir diese Sache nicht geklärt haben. So, Gentlemen, das wär's. Alles klar? Auch der Verräter weiß jetzt Bescheid. Und das ist gut so. Ich lege meine Pistole hier auf den Tisch. Hast du irgendwas in der Tasche, Volturio? Wie meinst du das? Er meint, ob du irgendeinen Splitter von einer Information hast, der uns bei dieser Untersuchung weiterhelfen könnte. Nicht den kleinsten. Alles, was ich weiß, habt ihr auf die Wisch von Scars gelesen. Mehr wirklich nicht? Wie sollen wir denn dann vom Fleck kommen? Ja. Dann wollen wir erst mal dich vornehmen, Williams. Du könntest es sein. Du hast ein Argument, das zu deinen Gunsten spricht. Du hast schon einige Zeit in einem Gefängnis verbracht, in einem Zuchthaus sogar, wenn ich mich recht erinnere. Wie? Ja, 2 Jahre. Es war das Paradies auf Erden. Und du meinst, das spricht für ihn? Denke schon. Und warum? Wenn einer dieses Paradies mal kennengelernt hat, hat er die Schnauze voll. Außerdem nimmt die Polizei keinen als Spitzel, der schon mal gesessen hat. Jedenfalls tut es nicht gern. Nun kommen wir zu dir, Linnea. Schön. Meinetwegen. Na, schieß los. Es ist nicht leicht, dich zu verdächtigen. Ein Mann mit Universitätsbildung, einer, der einen hohen Rang in der Gesellschaft einnimmt, muss natürlich eine große Abneigung dagegen haben, sich und seine Geschäfte in die Hände der Polizei zu geben. Naja, wäre ja auch idiotisch, wenn... Und was ist mit mir? Ich habe nicht im Zuchthaus gesessen. Ich supiere auch nicht mit der Creme der Gesellschaft. Richtig, Brody. Außerdem spricht gegen dich, dass du verheiratet bist und Kinder hast. Solche Männer geraten leichter in Panikstimmung als andere. Willst du damit sagen, dass ich... Trotzdem zweifle ich sehr daran, dass du es bist. Nach Scars bist du der Klügste von uns. Das haben deine genialen Einfälle bewiesen. Ich glaube, wir werden alle die Geschichte mit den Smaragden nicht vergessen. Dass wir damals nicht erwischt wurden, haben wir nur unserem Brody zu verdanken. Na dann, ich sehe nicht ein, warum wir dich mehr als die anderen verdächtigen sollen, Brody. Ich schwöre, dass wir... Wir schwören alle. Ausgezeichnet. Und du, Volturio? Wie bitte? Deine Untersuchung hat uns keinen Schritt weitergebracht. Das heißt, Vielleicht... Was? Vielleicht? Na, ich dachte an Scars. Ach so. Aber ich glaube, ihn brauchen wir wohl nicht einzubeziehen. Oder? Überflüssige Frage. Für ihn gilt das Gleiche wie für mich. Wenn er uns verraten hätte, würde er uns doch nicht warnen. Also, dann sehe ich keine Möglichkeit. Schritte. Jemand im Treppenflur. Kommt näher. Hast du die Tür abgeschlossen, als du reinkamst? Ja. Wir sind erledigt. Verdammt! Was sollen wir machen? Sitzen bleiben! Wenn es die Polizei ist, dann wird der unter uns, den wir suchen, der Einzige sein, der die Tür öffnen will. Um sich gleich in den Schutz seiner Freunde zu begeben. Williams, hör auf. Ich? Ja. Na schön. Bitte um Entschuldigung, meine Herren. Aber ich dachte, Sie wären schon fort. Und da wollte ich... Aber sicher. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Was gibt's denn? Ich fülle die Kohleneimer. Für morgen früh. Ausgezeichnet. Wenn Ihre leer ist, könnte ich Ihnen gleich mitnehmen. Ja, gut, tun Sie das. Und lassen Sie ihn bitte nachher gleich draußen stehen, ja? Ja. Dankeschön, gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Blinder Alarm. Machen wir weiter. Ja, weiter, weiter. Wir können doch unmöglich hier bleiben. Wir können. Wir gehen nicht eher, bis alles erledigt ist. Mir scheint eher, wir sind in einer Sackgasse. Dann denk doch über einen Ausweg nach. Oder bin ich der Einzige hier, der einen Kopf hat? Ach, fummel doch nicht dauernd mit der Pistole rum. Entschuldige, Volturio, aber das macht einen nervös. Schwache Nerven. Ach. Da liegt sie. Könnte Scars sich nicht... Ich meine, könnte die ganze Sache nicht ein Irrtum sein? Wieso? Hast du bestimmte Gründe dafür oder sagst du das nur, um abzulenken? Ist Scars der Mann, uns eine solche Nachricht zukommen zu lassen, bevor er seiner Sache ganz sicher ist? Nein, natürlich nicht. Oho. Was ist, Williams? Wo willst du hin? Zum Fenster, ich brauche frische Luft. Aufpassen! Dieser idiotische Regen hat noch immer nicht aufgehört. Unten im Hof steht schon ein ganzer See. Halt! Was ist denn? Wirf deinen Zigarrenstummel hier in den Aschenbecher. Ach so. Irrtum, Volturio. Wenn ich damit einem ein Zeichen geben wollte, dann müsste ja zumindest noch Glut dran sein. Hast du nicht gemerkt, dass ich schon eine ganze Weile kalt rauche? Hier! Okay. Aber ich denke, es ist besser, du setzt dich jetzt wieder hierher. Ach. Danke. Der Boden ist zu heiß, auf dem wir... Sei mal still. Der Hausmeister hat den Kohleneimer gebracht. Dieser verdammte Schleicher. Sag mal, er wird doch nicht etwa... Ja? Keine Sorge. Er ist, was er scheint. Ich würde gern einen Vorschlag machen. Das heißt... Aber ich möchte nicht missverstanden werden. Folgendes. Da wir kaum eine Chance haben, den Verräter ausfindig zu machen, meine ich, wir sollten ihm unser Wort geben, dass er nicht getötet wird, wenn er sich innerhalb einer bestimmten Frist selbst meldet. Wir könnten ihn ja dann auf irgendeine andere Art so lange stumm machen, bis wir uns in Sicherheit gebracht haben. Ach, meinst du, das kauft er uns ab? Ach, verdammt, irgendetwas müssen wir doch tun, damit wir endlich zurande kommen, egal wie. Dann tu doch was. Wir sitzen alle im selben Dampfer. Und da gibt's kein Runterkommen. Außerdem, was weiß die Polizei? Und wann wird sie zupacken? Trotzdem, Brody, ich akzeptiere deinen Vorschlag. Ich gebe euch also 3 Minuten. Einer muss auspacken und ich verspreche ihm, dass er dieses Gebäude lebend verlassen kann. Hier ist die Uhr. Also 3 Minuten. Keine Sekunde länger. Hm. Eine Minute. Töpf doch mal die Packung rüber. Danke. Zwei Minuten. Das ist der zum Verrücktwerden. Drei Minuten. Schade. Die Frist ist vorbei. Das halte ich nie aus. Wir kriegen es nie heraus. Und wenn wir hier noch so lange hocken, der Kerl weiß doch, dass wir keine Beweise haben. Oder hast du irgendeinen Anhaltspunkt? Ich sagte bereits nein, leider. Ja, aber wie in Teufels Namen willst du denn dann? Sitzen bleiben. Ich gehe ans Telefon. Bitte? Ja. Ja. Was? Das ist gut. Du kannst dich drauf verlassen. Okay. Es war Skars. Wir wissen jetzt, wer es ist. Er hat mir den Namen des Verräters genannt. Es ist... Renn doch! Wer eine falsche Bewegung macht, ist erledigt. Los, zurück an die Wand zu diesem Idioten da, dem er seine Pistole vor die Nase gelegt hat. Gut gemacht, Williams. Ich war ein Idiot. Du hast recht. Aber hör zu, bevor du zur Tür gehst. Es war nicht Skars, der ihm angerufen hat. Es war meine Haushälterin. Ich hatte mit ihr genau die Minute für den Anruf verabredet. Kein neuer Trick, ich weiß. Aber es hat geklappt. Und jetzt wissen wir, dass du das Schwein bist. Großartig! Du bist ein Genie! Nur schade, dass deine Rechnung nicht aufgeht. Ich habe jetzt die Pistole. Und sie garantiert mir, dass ich dieses Gebäude lebendig verlasse. Irrtum. Meine Rechnung geht sogar haargenau auf. Die Pistole ist nicht geladen. Verflucht! Das ist auf, Body! Nein! Nein! Nicht! So, Gentlemen, gehen wir? Ich wüsste nicht, was noch zu besprechen wäre. Außerdem ist es mir zu kalt. Moment. Wir haben etwas Wichtiges vergessen. Das Fenster. Ja, richtig. Selbstmord. Sie hörten Der Verräter von Helmut Harun. Es spielten Gangsterchef Volturio Gerlach Fiedler, Linnegar Jens Scholkmann, Brody Gustav Rothe, Williams, Jochen Sernt und als Hausmeister Ernst Ebeling. Die Regie hatte Johannes Müller und zum ersten Mal gesendet wurde dieser Krimi am 7. März 1968, obwohl er schon 1967 produziert worden war. Und zwar wo? Im neuen Funksaal von Radio Bremen. Und natürlich, das wissen Sie, wenn Sie keinen Mucks regelmäßig verfolgen, bin ich wieder Feuer und Flamme, wenn der Schauspieler Gustav Rothe in einem Radio Bremen Hörspiel auftaucht, so wie hier in Der Verräter, da war er der Brody. Da wir kaum eine Chance haben, den Verräter ausfindig zu machen, meine ich, wir sollten ihm unser Wort geben, dass er nicht getötet wird, wenn er sich innerhalb einer bestimmten Frist selbst meldet. Gustav Rothe ist eine meiner absoluten Lieblingsstimmen. Hier spielte Rothe einen ganz zahmen, fast naiven Gangster. Er konnte aber auch anders. Es handelt sich um ein Geschäft, Mrs. Harper. So klingt Gustav Rothe als mieser Fiesling. Wenn Sie nicht sofort den Telefonhörer weglegen, dann werde ich Ihrem Inspektor ein paar sehr interessante Geschichten erzählen. Ach, Gustav Rothe spielte so schön schmierig und doof zugleich. Und natürlich wissen Sie schon, was ich jetzt nicht lassen kann. Achtung, Klassiker. Stellen Sie da in die Ecke. Lassen Sie den Zimt los in die Ecke. Wo sind die Schecks? Ich fragte, wo die Schecks sind. Ja, das war auch Gustav Rothe. Lassen Sie den Zimt. Ein Running Gag. Und wenn er nur mir gefällt. Wir sind am Ende dieser Gangster-Hörspielstunde aus Bremen. Zum Schluss habe ich noch einen schönen alten Jingle für Sie. Achtung. Zwischen Ems und Und das war Kein Mucks, der Krimi-Podcast mit Hörspielraritäten aus alter Zeit. Wir hören uns in der ARD-Audiothek und überall sonst jeden Donnerstag mit neuen Folgen, so auch am nächsten. Darauf wäre ich von allein gar nicht gekommen. Das ist eine Annahme, die nahe liegt. Noch mehr Radio Bremen Krimi-Nostalgie finden Sie in eben dieser Audiothek. Dickie Dick Dickens etwa, die klassische Krimi-Satire in der Bremer Neuaufnahme von 2009. 12 Folgen stehen parat und die erste behandelt den aufregenden Fall mit der wasserdichten Damenpräzisionsarmbanduhr, die stets 12 Minuten nachgeht. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Genau. Dickie Dick Dickens in der Radio Bremen Version und die wird Ihnen gefallen. Meine Damen und Herren, wir wünschen Ihnen einen angenehmen Abend. Und damit darf ich mich verabschieden. Darf ich Sie dann einladen zum Hörspiel heute in einer Woche und Ihnen gleichzeitig danken für Ihre Teilnahme am heutigen Tage. Mein Name ist Bastian Pastewka. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Also, Wiedersehen.